Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Top 5. Drei Billboards, auf denen die verzweifelt trauernde, wütende Mutter die Arbeit der Polizei anprangert, die den Mord an ihrer Tochter noch nicht aufgeklärt hat. Sätze wie »Vergewaltigt beim Sterben«. In riesigen roten Buchstaben auf riesigen Plakatwänden sind sie in Martin McDonaghs Film »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri« zu lesen. Die Werbefläche hat im Film allerdings sehr unterschiedliche Ausformungen. Hartwig Tegler mit den Billboard Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Lust auf den Film? Platz 5. Goodbye, Lenin. Von Wolfgang Becker. 2003. Der Prolog von Goodbye, Lenin ist voller Werbetafeln. Am Geburtstag, Oktober 89. Die DDR wurde 40. Quillt Ost-Berlin nachgerade über vor roten Plakatwänden und Fahnen, die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aller Sozialismus bewerben. Wer glaubt's noch? Später nach der Wende, wenn Alexander, Daniel Brühl, verzweifelt versucht, der todkranken Mutter die Existenz des real existierenden Sozialismus vorzugaukeln. Meine Mutter hat von der Wende nichts mitbekommen. Rollt gegenüber Mutters Schlafzimmerfenster eine andere rote Fahne die Hauswand runter. Ja, was soll denn das? Diesmal nicht SED, sondern Coca-Cola. Rot macht sich zu Werbezwecken immer gut. Dear Major. Platz 4. Bin vor Ort. Ghost in the Shell von Rupert Sanders. 2017. Über den urbanen Schluchten. Hier oben ist eine Echobox. Da steht der Cyborg. Jemand scannt den Datenverkehr. Scarlett Johansson. Lauernd. Wachend. Ob sie unter ihr in dem Gewirr aus Stadtautobahnen und Wolkenkratzern dieser nahen Zukunft noch die Werbetafeln wahrnimmt? Bunte, gigantische Hologramme. Eine Frau, ein Mann. Mal Koi-Karpfen, die in der Luft um die Skyscraper schwimmen. Werbung für was? Tja, vielleicht dafür, dass die Grenzen zwischen der realen Welt und der virtuellen schon lange keine mehr ist. Alles Daten. Platz 3. Minority Report von Steven Spielberg. 2002. Waren Sie mit unserem Tanktop? Wenn Tom Cruise alias Chief John Anderton auf der Flucht neue Kleidung braucht, haben ihn vor dem Eintritt in die Boutique Kameras schon gescannt und seine Daten abgeglichen mit Big Data. Kaum ist er eingetreten, erscheinen auf riesigen Werbetafeln an der Wand des Geschäfts individualisierte Werbebotschaften, mit der eine Frau im Business-Kostüm lockt, während im Hintergrund Billie Holiday Solitude haucht. Datenschützer gibt's in dieser Welt des Jahres 2054 sicher nicht mehr. 2054 minus 2018 sind gleich 36 Jahre. Die Zukunft steckt in der Gegenwart. Platz 2. Hell or High Water von David McKenzie. 2016. So funktionierte der Deal der Bank für die Mutter von Tanner und Toby. Der gewährte Kredit war so gering wie möglich. Gerade so viel, um ihre Mama arm zu halten und doch die Rückzahlung zu garantieren. Und die Banken reißen sich das Land der armen Leute unter den Nagel, weil darunter Gas oder Öl zu finden ist. Diesen, ja, bösartigen Kredit der Texas Midland bedienen die Brüder mit dem Geld, das sie aus den Filialen der Texas Midland geraubt haben. Zu sehen, wie ihr Jungs diese Mistkerle mit ihrem eigenen Geld bezahlt, also wenn das nicht texanisch ist, dann weiß ich auch nicht. Welche Folgen Abzocke und Betrug fürs ganze Land haben, wird in Hell or High Water sinnfällig, wenn die Brüder nach ihrem ersten Banküberfall auf der Landstraße lang rasen. Zu sehen, Schrottplätze, Ruinen, Ödnis und immer wieder Werbetafeln. Doch die Zeit der Versprechen ist lange vorbei. Die Billboards zeigen nun in großen Lettern eindringlich die dunkle Realität. Closing down, Geschäftsaufgabe. Oder da steht Debt Relief, Schuldenerlass. Platz 1. Von oben fährt die Kamera herunter am Neonschild Cinema. Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. 2009. Vorbei am Plakat des Georg-Wilhelm-Pabst-Films Die weiße Hölle vom Pitz-Palü. Etwas tiefer dann zu sehen, das Wesentliche, die roten Buchstaben. Unzählige Filme könnten hier auf Platz 1 gelangen, weil unzählige Filme die mythische halbrunde Werbefläche mit den riesigen Buchstaben zeigen. In magischen roten Buchstaben steht da geschrieben der Name des Films, der läuft. Tarantino gibt diesem Geliebten und Vertrauten, das Kinosehnsüchte auslöst, zusätzlich eine wunderbare sinnliche Dimension, wenn Melanie Laurent als jüdische Widerstandskämpferin und Pariser Kinobesitzerin während der Nazi-Besatzung mit einem Weidenkorb voll mit diesen roten Buchstaben aus dem Kino tritt, auf die Holzleiter steigt um die alten abzunehmen und die neuen Buchstaben aufzuhängen, die ein Filmfestival ankündigen. Diese kinematografische Werbetafel aber belügt uns als einzige nie. Denn allein ihre Existenz ist schon das eingelöste Versprechen, das da lautet: Gehe hinein, du findest eine andere Realität. Immer.